Abschnitt 40 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 19. Kapitel. Am 17. Tage kamen wir an den höchsten Berggipfeln, die wir bis jetzt erblickt hatten, vorüber, und obwohl der Tag sehr heiß war, folgte demselben eine wirklich kalte Nacht, gegen welche wir uns kaum mit unseren Decken zu schützen vermochten. Am 19. Tage begegneten wir auf der Station am Neese River den Leuten, die an der Telegrafenlinie nach dem Osten arbeiteten, und gaben eine Depesche an seine Excellence Gouverneur Nye zu Carson City auf. Entfernung 156 Meilen. Am selben Tage kamen wir durch die große amerikanische Wüste. 40 denkwürdige Meilen grundlosen Sandes, in den die Wagenräder 6 Zoll bis einen Fuß tief einsanken. Den größten Teil dieser Strecke legten wir zu Fuß zurück, indem wir neben dem Wagen hergingen. Es war ein entsetzliches Ringen mit dem Sand und zugleich mit dem Durste, denn wir hatten kein Wasser. Von einem Ende dieser Wüste bis zum anderen war die Straße ganz weiß von Ochsen- und Pferdeknochen. Ich könnte fast ohne Übertreibung behaupten, dass wir die 40 Meilen weit Schritt für Schritt den Fuß auf einen Knochen hätten setzen können. Die Wüste war ein ungeheurer Friedhof. Und die Hemmketten, Radschuhe und vermodernden Reste von Fuhrwerken waren fast ebenso dicht gesäet wie die Knochen. Ich glaube, die Hemmketten, die da vor unseren Augen verrosteten, hätten in jedem Staat der Union von einer Grenze zur anderen gereicht. Geben uns diese Trümmer nicht ungefähr eine schwache Vorstellung von den furchtbaren Leiden und Erbehrungen, welche die frühesten Einwanderer nach Kalifornien zu erdulden hatten? Am Rande der Wüste liegt der Carsonsee, auch Carson Sink genannt, ein seichter, trübseliger Wasserspiegel von 80 bis 100 Meilen Umfang. Der Carson-Fluss mündet in denselben, um zu verschwinden. Geheimnisvoll versinkt er im Boden und erblickt nie das Licht der Sonne wieder, denn der See hat keinerlei Ausfluss. Es gibt mehrere Flüsse in Nevada, die dasselbe rätselvolle Geschick haben. Sie münden in verschiedene Seen oder Sinks und werden nicht mehr gesehen. Der Carson, Humboldt, Walter und Monosee sind große Wasserbecken ohne jeden sichtbaren Abfluss. Fortwährend fließt Wasser hinein. Keines sieht man je abfließen, und doch bleiben sie stets eben voll, ohne abzunehmen oder überzulaufen. Was aus ihrem Überfluss wird, weiß nur der Schöpfer. Am Westrand der Wüste machten wir einen Augenblick Halt in Ragtown. Es bestand aus einem einzigen Blockhause und ist auf der Karte nicht verzeichnet. Dabei fällt mir etwas ein. Gleich nach unserer Abfahrt von Julesburg am Platte saß ich beim Postillon. Dieser fing an: »Ich kann Ihnen eine wirklich höchst lächerliche Geschichte erzählen, wenn Sie gern zuhören wollen. Horace Greeley fuhr einstmals auf dieser Straße.« Fußnote: Seinerzeit ein bekannter Politiker. Ende der Fußnote. Beim Abgang von Carson City sagte er zum Postillon, Hank Monk, er habe sich verbindlich gemacht, in Placerville einen Vortrag zu halten und wünsche dringend, rasch vorwärts zu kommen. Hank Monk ließ seine Peitsche knallen und fuhr in rasendem Tempo davon. Der Wagen hüpfte so schrecklich auf und nieder, dass alle Knöpfe an Horacens Rock absprangen und er schließlich geradezu mit dem Kopf durch die Wagendecke fuhr. Jetzt rief er Hank Monk zu und bat ihn, doch langsamer zu tun. Er habe es jetzt nicht mehr so eilig als vor einer Weile. Aber Hank Monk meinte, »Bleiben Sie nur ruhig sitzen, Horace. Ich will Sie schon bei Zeiten hinbringen. Und Sie können darauf wetten, dass er ihn zu rechter Zeit hinbrachte, das heißt, was noch von ihm übrig war.« Einen oder zwei Tage darauf lasen wir an der Straßenkreuzung einen Mann aus Denver auf, der uns allerlei über die Umgegend und die Goldgruben von Gregory erzählte. Er schien ein recht unterhaltender Mensch zu sein, der über die Verhältnisse in Colorado gut Bescheid wusste. Nach einer Weile begann er. »Ich kann Ihnen eine wirklich höchst lächerliche Geschichte erzählen. Horace Greeley fuhr einstmals auf dieser Straße. Beim Abgang von Carson City sagte er zum Postillon, Hank Monk, er habe sich verbindlich gemacht, in Placerville einen Vortrag zu halten und wünsche dringend, rasch vorwärts zu kommen. Hank Monk ließ seine Peitsche knallen und fuhr in rasendem Tempo davon.« Der Wagen hüpfte so schrecklich auf und nieder, dass alle Knöpfe an Horacens Rock absprangen und er schließlich geradezu durch die Wagendecke fuhr. Jetzt rief er Hank Monk zu und bat ihn, doch langsamer zu tun. Er habe es jetzt nicht mehr so eilig als vor einer Weile. Aber Hank Monk meinte, »Bleiben Sie nur ruhig sitzen, Horace. Ich will Sie schon bei Zeiten hinbringen. Und Sie können darauf wetten, dass er ihn zu rechter Zeit hinbrachte, das heißt, was noch von ihm übrig war.« In Fort Bridger nahmen wir ein paar Tage darauf einen Kavalleriewachtmeister an Bord, einen sehr netten Menschen von echt soldatischem Wesen. Nirgends auf unserer langen Reise trafen wir sonst jemand, der uns einen solchen Vorrat an kurzer und guter Belehrung über militärische Dinge verschafft hätte. Es war ganz überraschend, in diesen verlassenen Einöden unseres Landes einen Mann von untergeordnetem Rang zu finden, der mit allem, was für seinen Lebensberuf zu wissen von Nutzen sein kann, so gründlich vertraut und dabei so anspruchslosen Wesens war. Volle 3 Stunden hörten wir ihm mit ungemindertem Interesse zu. Schließlich kam er auf das Reisen über den Kontinent zu sprechen, und auf einmal begann er: »Ich kann Ihnen eine wirklich höchst lächerliche Geschichte erzählen«, und erzählte wiederum wörtlich wie oben bis zu den Worten, was noch von ihm übrig war. 8 Stunden nach unserer Abreise von der Salzseestadt stieg auf einer Zwischenstation ein Mormonenprediger ein. Ein artiger Mann mit sanfter Stimme und freundlichem Wesen, zu dem jeder Fremde sich beim ersten Anblick hingezogen fühlen musste. Nie kann ich den Ausdruck in seinen Augen vergessen, als er mit einfachen Worten die Wanderungen und grausamen Leiden seines Volkes schilderte. Keine Kanzelberedsamkeit war je so rührend und so schön als das Bild, das dieser Fremdling von der Wanderung der ersten Mormonen durch die Prärien entwarf, wie sie sich kummervoll nach dem Land ihrer Verbannung durchschlugen und ihren einsamen Pfad mit Gräbern bezeichneten und mit Tränen benetzten. Seine Worte ergriffen uns dergestalt, dass wir es alle als Erleichterung empfanden, als die Unterhaltung in eine heiterere Bahn einlenkte und man auf die Natureigentümlichkeiten des seltsamen Landes, in dem wir uns befanden, zu sprechen kam. Ein Gegenstand nach dem anderen wurde in angenehmer Weise erörtert, bis endlich der Fremde begann: »Ich kann Ihnen eine wirklich höchst lächerliche Geschichte erzählen«, wörtlich wie oben bis zu den Worten, was noch von ihm übrig war. 10 Meilen hinter Ragtown fanden wir einen armen Wanderer, der sich zum Sterben niedergelegt hatte. Er war so lange gegangen, als er es imstande war, allein seine Glieder hatten ihm schließlich den Dienst versagt. Hunger und Ermüdung hatten ihn überwältigt. Es wäre unmenschlich gewesen, ihn hier liegen zu lassen. Wir bezahlten für ihn Fahrgeld bis nach Carson und hoben ihn in den Wagen. Es dauerte eine kleine Weile, bis er die ersten entschiedenen Lebenszeichen gab, aber durch Reiben und Einflüssen von Branntwein brachten wir ihn zuletzt einigermaßen zum Bewusstsein. Dann gaben wir ihm ein wenig zu essen, und nach schien er seine Lage zu begreifen, und ein Ausdruck von Dankbarkeit milderte den starren Blick seiner Augen. Wir machten es ihm auf dem Postbeutelbett so bequem als möglich und richteten ihm aus unseren Röcken ein Kopfkissen her. Er schien sehr dankbar dafür zu sein. Dann schaute er uns ins Gesicht und sagte mit schwacher Stimme, in der etwas wie zarte Rührung bebte: »Meine Herren, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie haben mir das Leben gerettet, und wenn ich Ihnen dies auch niemals vergelten kann, so fühle ich doch, dass ich Ihnen wenigstens eine Stunde Ihrer langen Reise leichter zu machen vermag. Ich nehme an, Sie sind mit der großen Heerstraße nicht bekannt, ich dagegen bin ganz vertraut damit. In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen eine wirklich höchst lächerliche Geschichte erzählen, wenn Sie sie gerne hören wollen. Horace Greeley«, ich unterbrach ihn nachdrücklich mit den Worten, »fremder Dulder, fahren Sie fort, wenn Sie es verantworten können. Sie sehen in mir den traurigen Schatten einer ehemals kraftvollen, stolzen Männergestalt. Was hat mich so weit gebracht? Die Geschichte, die Sie eben auf der Zunge hatten. Langsam aber sicher hat diese alte, langweilige Anekdote mir die Kräfte ausgesogen, die Gesundheit untergraben, das Leben ausgedörrt. Haben Sie Mitleid mit meiner Hilflosigkeit. Verschonen Sie mich nur damit und erzählen Sie mir lieber stattdessen vom jungen George Washington und seiner kleinen Axt. Wir waren gerettet, nicht aber unsere Kranke.« Bei dem Versuch, die Anekdote bei sich zu behalten, verfiel er in krampfhafte Zuckungen und verschied in unseren Armen. »Ich weiß jetzt, dass ich selbst vom stärksten Mann in jener ganzen Gegend nicht hätte verlangen sollen, was ich diesem bloßen Schatten eines Menschen zumutete. Denn nach 7-jährigem Aufenthalt an der Küste des stillen Ozeans weiß ich, dass kein Postillon oder Reisender auf der Überlandroute jemals diese Anekdote verkorkt bei sich behalten hat, ohne daran zu ersticken. Innerhalb von 6 Jahren reiste ich 13-mal mit der Post über die Gebirgszüge zwischen Nevada und Kalifornien hin und her und hörte dabei diese nicht umzubringende Geschichte 401 oder 82 Mal mit an. Ich habe ein Verzeichnis darüber in meinem Besitz. Die Postillone erzählten sie stets, die Kondukteure, die Wirte erzählten sie, jeder gerade einsteigende Passagier erzählte sie, sogar die Chinesen und wilden Indianer erzählten sie nach. Ich habe es erlebt, dass sie mir eine derselbe Postillone an einem Nachmittag 2 oder 3 Mal erzählte. Sie ist mir im Gewande jeder der vielen Sprachen entgegengetreten, die Babel der Welt vermacht hat, und gewürzt mit den Düften von Whisky, Brandy, Bier, Eau de Cologne, Sozodont, Tabak, Knoblauch, Zwiebeln und Heuschrecken, kurz von allem, was auf der langen Liste aller Dinge, welche durch Mund und Nase des Menschen eingehen, einen Duft an sich hat. Nie habe ich eine Geschichte so oft zu riechen bekommen als diese, und nie habe ich eine gerochen, die so verschiedenartig roch. Und dabei war es nicht einmal möglich, sie am Geruch zu erkennen, weil sie jedes Mal, so oft man meinte, man habe ihren Geruch los, wieder mit einem anderen Duft auftrat. Wyatt Taylor hat über diese uralte Geschichte geschrieben. Richardson hat sie veröffentlicht, desgleichen Jones, Smith, Johnson und Ross Brown und jedes sonstige Korrespondenzen liefernde Wesen, das irgendeinmal zwischen Julesburg und San Francisco den Fuß auf die große Überlandroute setzte. Ja, wie man mir sagt, steht sie sogar im Talmud. Ich habe sie in 9 verschiedenen Sprachen gedruckt gelesen. Wie es heißt, bedient sich die Inquisition in Rom derselben. Und jetzt vernehme ich mit betrübtem Herzen, dass sie in Musik gesetzt werden soll. Das halte ich nicht für erlaubt. Die Überlandpost geht nicht mehr und das Geschlecht der Postillionen ist ausgestorben. Ich möchte wissen, ob sie diese Urgroßvatergeschichte ihren Nachfolgern, den Eisenbahnbremsern und Schaffnern vermacht haben und ob diese Letzteren den schutzlosen Reisenden noch immer damit verfolgen, bis er zu einer Überzeugung gelangt, die wahren Wunder der Küste des stillen Ozeans seien nicht in Yosemite und den Riesenbäumen, sondern in Hank Monk und seinem Abenteuer mit Horace Greeley zu erblicken. Und was diese abgedroschene Anekdote noch unausstehlicher macht, das ist, dass das Abenteuer, das sie verherrlicht, sich niemals zugetragen hat. Wäre die Geschichte gut, so läge in diesem scheinbaren Mangel gerade ihr größter Vorzug, denn Schöpferkraft gehört zur Größe. Was hat dagegen derjenige verdient, der mutwillig eine solche Platte mehr verbricht? Wollte ich sagen, was nach meinem Dafürhalten mit ihm geschehen sollte, man würde es übertrieben finden. Aber was steht im Propheten Daniel Kapitel 16? Aha! Ende von Abschnitt 40.